Das ist das Problem von Griechenland gerade und von solchen Ländern auch wie Italien. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Dennis und das ist der erste Teil unserer Analyse des Trump-Interviews in der Bild. Wir werden einzelne Punkte durchgehen, analysieren und gucken, was wir so davon halten. Als erstes hat Trump zum Thema Brexit geäußert. Ich finde, ihr, die Briten, macht das großartig. Ich finde, es läuft großartig. Im Grunde genommen ist die Europäische Union ein Mittel zum Zweck für Deutschland. Deswegen fand ich, dass es so klug von Großbritannien war, auszutreten. Die logische Schlussfolgerung erfolgen war natürlich der Absturz vom Pfund Sterling. Dazu hat Trump auch was gesagt. Dass ihr Pfund Sterling an Wert verloren hat, ist großartig, denn die Geschäfte laufen jetzt in vielen Teilen Großbritanniens unglaublich gut. Ich glaube, der Brexit wird sich letztlich als eine großartige Sache herausstellen. Gleichzeitig hat Trump Euro ziemlich hoch eingeschätzt. Euro geht ganz gut, aber den Euro zusammenzuhalten wird nicht so leicht, wie viele Leute meinen. Ich werde dem Dollar in 4 Jahren viel mehr vertrauen als heute. Ich finde ganz interessant, dass ihr eigentlich den Absturz von Pfund Sterling als positiv bezeichnet und im Prinzip kann es tatsächlich sein, dass... Das habe ich aber nicht ganz verstanden. Wie genau kann keine Währung Inflation, also dass deine Währung sehr schlecht geht, wie kann das eine positive Sache sein? Natürlich, also wenn deine Währung billiger ist, bist du dann konkurrenzfähiger, weil einfach die Herstellung in deinem Land billiger ist, einfach wegen der Währung. Das ist das Problem von Griechenland gerade und von solchen Ländern auch wie Italien, weil sie eigentlich mit Euro ihre Währung nicht billiger machen dürfen, weil sie Euro haben, das ist zentral, und deswegen sind sie mit diesem teuren Euro absolut konkurrenzunfähig. Aber ist es nicht das, was Trump auch China die ganze Zeit vorwirft, dass sie ihre eigene Währung entwertet und so ja, das auch konkurrenzfähig macht? Das auch. Russland im Prinzip hat davon auch ganz viel profitiert 2014. Russland hat andere Probleme, aber es ist natürlich die Herstellung, die Produktion in Russland jetzt dadurch ein bisschen konkurrenzfähiger geworden. Und der ist der erste Politiker, den ich irgendwie im Mainstream sehe, der offensichtlich das gesagt hat, was eigentlich vielleicht tatsächlich stimmt. Werden wir sehen. Also ich meine, dass alle Prognosen bisher, alles, was ich gelesen habe, auch vor dem Brexit und alles, was nach dem Brexit kam, war eher so von wegen, der Brexit ist das Schlimmste, was Großbritannien ja, passiert hat. Der Absturz ist natürlich für so einfache Leute, weil für sie werden die Lebensmittel, vor allem die Exportlebensmittel, teurer. Aber zukunftsmäßig oder strategisch mäßig kann es tatsächlich Großbritannien viele Vorteile bringen. Man muss halt gucken, ob welche Nachteile das bringen wird, Brexit bringt, aber das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Zu dem Handelsabkommen sagt er Folgendes. Theresa May bittet um ein Treffen und wir werden uns gleich, nachdem ich ins Weiße Haus gezogen bin, treffen und das wird, ich glaube, wir werden sehr schnell etwas hinbekommen. Ist klar, also dass er von Tag 1, sagt er von vornherein, ich werde Geschäfte ausmachen und ich werde definitiv quasi anfangen, in die Wirtschaft und in die Wirtschaftsprobleme auch der anderen Länder einzugreifen. Damit hat wirklich diese sogenannte, die harte Brexit-Strategie zu tun von Theresa May. Ich glaube, ihr Plan ist einfach jetzt diese ganze Bürokratie möglichst schnell abzuschließen und tatsächlich neue Wege zu suchen. Aber glaubst du nicht, dass Trump sich das Ganze sehr leicht vorstellt? Also wie so lapidar, wie er es ausdrückt? Ich glaube nicht, dass das so leicht gehen wird. Er wird nicht einfach sagen, hey, lass uns das machen und Theresa May wird sagen, ja klar. Also wird auf jeden Fall viel komplexer. Das glaube ich auch. Ich glaube tatsächlich so. Ich glaube, dass Großbritannien jetzt von den USA super abhängig wird. Das ist auch vielleicht eine Gefahr für das Land, aber es reicht so. Aber ich glaube, das ist die Strategie. Wir werden sehen, ob es tatsächlich passieren wird, ob es realisierbar ist. Aber ich sehe, das ist wirklich das, was sie jetzt wollen. Was ist denn die andere Möglichkeit? Ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass wenn durch den Brexit Großbritannien vom europäischen Markt ausgeschlossen wird, dass Großbritannien Gefahr läuft, also für Europa, zu einer Steueroase zu werden, so wie andere kleine Königreiche und Länder. Das heißt, dass die Leute dann einfach dadurch auch, dass die Währung fallen wird, ihr Geld dort zu verstecken. Ja, und das ist ziemlich schlecht. Es ist gut, wie gesagt, das ist tatsächlich so eine Paradox. Es ist sehr, sehr schlecht für die Leute, die für Brexit gewählt haben. Aber generell für die Reichen in Großbritannien ist es sehr gut oder vielleicht ziemlich gut. Sie werden davon auch profitieren, weiter profitieren. Das ist die Sache. Okay, aber Trump hat sich ja eher aufgespielt als jemand, der für den kleinen und mittleren Mann ist. Ja, das ist so, das ist halt so, das ist paradox. Aber ja, ich meine, wenn das Land konkurrenzfähiger wird und da wird noch mehr Arbeitsplätze geschafft, dann wird es auch für einfache Leute auch gut, weil sie dann gute, so bessere Jobs kriegen und vielleicht mehr Geld verdienen können und vielleicht sozusagen weniger vom Staat bekommen werden, aber mehr vom Arbeitgeber. Es gibt keine perfekte Lösung. In jeder Situation gibt es Vorteile und Nachteile. Das war der erste Teil unserer Analyse von Trump-Interview in der Bild. Was sagt ihr? Haben wir alle Argumente getroffen? Hätte irgendwas noch reinkommen sollen? Schreibt es unten rein. Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social-Media-Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.